1. Jacob rief sein Sohn zusammen und erklärt ihnen, dass ihnen offenbaren will, was ihnen in der Kommenden Zeit widerfahren wird. 2. Forderte sie auf, sich zu versammeln und ihrem Vater Israel aufmerksam zuzuhören. 3. Zu Reuben sagte, du bist mein Erstgeborener, mein erster Kraft und der Anfang meiner Stork, der ersteren Word und der ersteren Markt. 4. Doch du warst an gestem y wasser und wirst daher nicht die Wahrungstellung behalten, die du das Bett deines Vaters entweitest, indem du mein Lager bestiegenest. 5. Über Simeon und Levi sprach er, sie sind Brüder, deren Schwerte Werkzeuge der Gewalt wären. 6. Ich mochte in ihren Plänen nicht teilhaben und mihiren Entscheidungen nicht anschließen, denn in ihrem Zorn haben sie meine getötet und in ihrem Übermut stier verstummelt. 7. Verflachte sie ihr heftiger Zorn und ihr grausamer Grimm. Ich werd sie in Jacob zerstreuen und in Israel verteilen. 8. Zu Judah sagte, dein Bruder werden dich preisen. Dein Hand werd den Nacken deiner Feinde packen, und die Son deines Vaters werden sich vor dir vernigen. 9. Judah ist wie ein junger Löwe, mein Sohn, du bist vom Raub zurückgekehrt. Er hat sich niedergelegt und ausgestreckt wie ein Löwe und ein Löwin, wer wagt es, ihn aufzuwecken. 10. Das Scepter werd Judah nicht verlassen, noch der Herrscherstab von seinen Fassen weichen, bis der kommt, dem es gehort, und die Wolke im Gehorchen werden. 11. Dwerd sein Eselsfohlen an einen Weinstock binden und das Jung seiner Esselin an ein Edelrieb. A word sein Gewand in Wein was chen und sein Kleid in Traubenblatt. 12. Sein Organ werden von Weindunkel sein und sein Zahn Weiss von Milch. 13. Sebulon werd am Meer wohnen, am Ufer, wo Schiff anliegen, und sein Grenz werd sich bis nach Zeiden erstrecken. 14. Issachar ist wie ein starker Esel, der sich zwischen den Herden niederlast. 15. Als er sah, dass die Ruhe angenehm und sein Land fruchtbar war, bugte seinen Nacken unter die Last und werd zum Fronarbeiter. 16. Dam werd seinem Volk recht verschaffen, wie Jeder ander Stamm Israels. 17. Dan word y ein schlangem weg sein, ein viperum fad, die dm ferd in die fersen based, so dass der reiter ruckwart stirst. 18. Auf den rettung wort ich, herr. 19. Gad word von raubescheren überfallen, doch er word ihnen nachsetzen und sie verfolgen. 20. Asher word rechen rung haben und koniglich speisen leifern. 21. Naphtali ist y ein frei Hirschku, die Skone wird herverbringt. 22. Joseph ist ein Fruchtbearer Baum und eine Quell, descends y Juba die Mauer wachsen. 23. Bogenschützen haben in Bitter bekämpft, in Beskossen und im Feindlich gesinnt zugesetzt. 24. Doch sein Bogen blieb stark, und sein Arm waren flink, durch die Hilfe des Machtigen Jacobs, durch den Herten, den Fels Israels. 25. Dies geschieht durch den Gott deines Vaters, der dir helfen word, und durch den Allmachtigen, der dich segnen word mit siegen vom Himmel oben, mit siegen aus der Tief, die darunter liegt, und mit siegen von Brussen und Mutterschoss. 26. Die segnungen deines Vaters übertreffen die segnungen der Juralten Berge und die Prakt der Eugen Hugel. Mogen sie auf das Horp Josephs kommen, auf den Scheitel des Orsewalten unter seinen Bruden. 27. Benjamin ist ein reißender Wolf, am Morgen frisst er Butte und am Abend verteilte den Raub. 28. Die sind als Wolfstamm Israels, und das ist is, was er Vater zu ihnen sprach, als er sie segnet. Er segnet jeden einzelnen von ihnen mit einem passenden Siegen. 29. Danek gabe ihnen Anweisungen und sagt, wenn ich zu meinen Vorfahren versammelt word, begrabt mich in grab meine Vater, in der Hol auf dem Feld des Hethiters Ephron. 30. Es ist die Hol auf dem Feld von Machpelah, das Mamrin Canaan gegen Ubelit, Jeans Feld, das Abraham vom Hethiter Ephron als er begrabnis erworben hat. 31. Dort werden Abraham und sein Frau Sarah begraben, dort werden Isaac und sein Frau Rebecca begraben, und dort habe ich Lee begraben. 32. Diocese Feld. Mit der Holderauf word von den Hetherton gekauft. 33. Nachdem Jacob seinen Sohnen dies Anweisungen gegeben hat, legte sich auf sein Bett, starb und wurde zu seinen Vorfahren versammelt.